letztes Hammer schwingt. Ich will den Eisgott, der die Sonne wirkt, des düsteren Waldes schon mitsingt. Rechte Wanne, linke Wanne, Feigheit als Religion. Doch haben sie die Macht dazu, hör an die Scheiterhaufen schon. Mit ganzer Kreuzzug und Dschihad missioniert das Hirnvieh. Wir halten treu am alten Glauben fest, der Mann ist mit der Stimme nie. Ich will den Gott, der dumpf im Donner schreit, der des Blitzes Hammer schwingt. Ich will den Eisgott, der die Sonne wirkt, des düsteren Waldes schon mit singt. Ich will den Gott, der dumpf im Donner schreit, der des Blitzes Hammer schwingt. Ich will den Eisgott, der die Sonne wirkt, des düsteren Waldes schon mit singt. Sonne wirkt, des düsteren Waldes schon mit singt.